الحمد لله. Alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer gesegneten Sitzung macht. Und dass er unser Wissen vermehrt, unseren Iman stärkt. Und dass er auch die Barmherzigkeit auf uns herabsendet. Und dass er die Engel uns umgeben lässt. Und dass er mit uns zufrieden ist. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem zufrieden ist, was interessiert es einen dann, wenn andere Menschen nicht mit einem zufrieden sind? Vielmehr, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist, er sorgt dafür, dass die anderen Menschen auch mit ihm, die Gläubigen auch mit ihm zufrieden sind. Heute werden wir inshallah den ersten Hadith der 40 Nawawi Hadithe durchgehen. Und das ist der Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, er ist bekannterweise einer der engsten Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und er ist 13 Jahre jünger als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und er ist auch 13 Jahre lang Khalifa gewesen, nachdem Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu Khalifa gewesen. Khalifa auf Deutsch heißt Khalif. Und Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu gehört nicht zu denjenigen, die sehr viele Hadith überliefert haben, aber sein Sohn Abdullah. Und man kann davon ausgehen, dass Abdullah viele Hadithe über seinen Vater natürlich auch gehört hat. Diesen Hadith allerdings hat Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, oder diesen Hadith hat Umar direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und denn nicht immer muss es sein, dass ein Sahabi, wenn er über den Propheten etwas berichtet, es von ihm direkt gehört hat. Kann sein, er hat es gehört von jemand anderem. Kann sein, er hat es gehört von einem anderen Sahabi. Aber diesen Hadith, er sagt ausführlich, und ich sage jetzt erstmal den Hadith, und danach gehen wir detaillierter darauf ein. Er sagt, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari yaqul, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Er berichtet folgendes: Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel folgendes sagen hören. Natürlich, wenn man jetzt übersetzt, liebe Geschwister, muss man auch gleich übersetzen, wie die Bedeutung richtig ist. Also eine Übersetzung ist oft schon eine Deutung, oft schon eine Erklärung. Und deswegen findet ihr, dass bei einigen Koranübersetzungen steht nicht drauf Übersetzung des Koran, sondern Übersetzung seiner Bedeutungen in die deutsche Sprache zum Beispiel. Oder die ungefähre Übersetzung, so macht der Übersetzer, weil er Angst hat, etwas nicht genau richtig wiederzugeben, um Fehler sozusagen nicht auszuschließen. Aber wenn man übersetzt, gerade den Koran, dann gibt man die Bedeutung der Ayat wieder. Und die Musik spielt vorne ab. Warum guckt ihr alle auf jemanden reinguckt? Und deswegen, das arabische Wort innama al-a'malu bin-niyat wird übersetzt, können wir übersetzen wie folgt: Die Gültigkeit der Taten hängen von der Absicht ab. Oder Taten sind erst durch Absichten gültig oder durch eine Absicht gültig. Eine Version des Hadiths heißt es bin-niyat, das heißt mit Absichten. Und eine andere Version des Hadiths heißt es mit einer Absicht bin-niyat. Dann darauf gehen wir schon näher ein. Danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imrin ma nawa, und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Wer also ausgewandert ist zu Allah und seinem Gesandten oder um Allahs Willen und für seinen Gesandten, der ist für Allah und seinen Gesandten ausgewandert. Oder der ist zu Allah und seinem Gesandten ausgewandert. Wer allerdings ausgewandert ist aufgrund einer weltlichen Sache, oder auf wegen einer Frau, die er heiraten wollte, der ist dann deswegen ausgewandert. Dieser Hadith von Umar, radiallahu ta'ala anhu, ist einer der wichtigsten Hadithe, die wir überhaupt haben. Und deswegen sagte Imam Ahmad und sein Lehrer Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dass bei einem Drittel der Religion spielt dieser Hadith eine Rolle. Ein Drittel. Das heißt, alle Angänger, ob du redest über Hajj oder Salah oder Zakah oder Talaq oder was auch immer, davon immer jeweils ein Drittel davon fußt sich und ist zurückzuführen auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, so wichtig ist dieser Hadith, liebe Geschwister. Weil die Absicht ist eine Sache, die auf die Allah subhanahu wa ta'ala achtet. Das heißt also, eine Tat kann schön und gut sein. Aber wenn die Absicht nicht stimmt, dann ist sie bei Allah nichts wert. Das heißt, es gibt einen Mann, der, wie heißt es, in der Jahiliyyah gelebt hat. Das heißt, offensichtlich hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erlebt, aber sein Sohn. Da kam dieser Sohn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat zu ihm gesagt: O Gesandter Allahs, du weißt, mein Vater war bekannt dafür, dass er gastfreundlich war und gute Manieren gehabt hat und so weiter und so fort. Er war also bekannt dafür, einen guten Charakter zu haben und andere Leute sehr reichlich und gastfreundlich zu bewirten. Und dann sagte er zu ihm: Wie steht es um meinen Vater? Was ist mit ihm jetzt? Er ist gestorben. Also wir wissen, ist er im Paradies oder ist er in der Hölle? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm zwei entscheidende Dinge. Er sagte zu ihm: Dein Vater hat etwas Bestimmtes gewollt und er hat es auch bekommen. Er hat etwas Bestimmtes gewollt und hat es auch bekommen. Was hat er gewollt? Er wollte, dass die Leute sagen, er ist gastfreundlich. Und er wollte, dass die Leute über ihn gut sprechen. Und er wollte, dass sein guter Ruf weiterlebt, auch nachdem er gestorben ist. Und das hat er auch bekommen. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden ungerecht behandelt. Aber die zweite Sache, er sagte eben auch: Dein Vater hat niemals gesagt, La ilaha illallah. Und wenn er also niemals gesagt hat, La ilaha illallah, damit soll gesagt werden, dass er alles, was er gemacht hat, hat er nicht für Allah gemacht. Das war der erste Teil des Hadiths. Und weil er niemals La ilaha illallah gesagt hat, kann er auch nicht als Muslim gestorben sein. Und deswegen hat er davon nichts mehr nach seinem Tod. Und wenn du das so siehst, kannst du sagen, alles hängt ab von deiner Absicht. Alles. Denn wenn wir auf die Gebete schauen, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, 5 Gebete hat Allah seinen Dienern auferlegt. Wer auf sie achtet, der hat ein Versprechen von Allah, dass er ihn ins Paradies eingehen lassen wird. Und wer nicht auf sie achtet, hat kein Versprechen von Allah, dass er ihn ins Paradies eingehen lassen wird. Also sehen wir, dass du kannst dein Gebet, wenn wir es mit Absicht in Verbindung bringen, du kannst dein Gebet auf die beste Art und Weise verrichten. Mit allen Pflichten und allen freiwilligen Dingen. Und auch lange Suren lesen und so weiter und so fort. Aber wenn deine Absicht nicht sauber ist, das heißt, wenn du es nicht für Allah gemacht hast, ganz allein, weil dass man es für Allah macht, ist eine einfache Sache. Aber das Problem ist, dass man es für Allah ganz alleine macht. Ohne dass einem irgendjemand, ohne dass es einen interessiert, was andere Leute über dieses Gebet sagen. Deswegen, liebe Geschwister, ist das Thema über die Absicht oder das Thema der Absicht, auf Arabisch Niyyah oder Qasd, eines der entscheidendsten Themen überhaupt. Und deswegen haben mehrere Autoren im Islam ihre Bücher eröffnet mit diesem Hadith. Und eines davon ist diese 40 Nawawi-Hadith, die wir gerade durchgehen. Weil wir haben ja nicht vom ersten Hadith angefangen, aus bestimmten Gründen, sondern wir haben mittendrin angefangen. Aber jetzt sind wir beim ersten, das ist der erste Hadith, den der Imam erwähnt hat. Als wollte er dir sagen, pass auf, egal welche guten Dinge ich dir jetzt in den weiteren 40 Hadithen oder 41 Hadithen sagen werde, sie sind abhängig von deiner Absicht. Du wirst nichts davon haben, wenn du die ganzen Hadithen von Mu'ad radiallahu ta'ala anhu mit anderen umsetzt, es sei denn, du hast eine richtige Absicht dafür gehabt. Auch nicht nur Imam Nawawi, sondern auch Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Wenn ihr mal sein bekanntestes und wichtigstes Werk, Sahih Al-Bukhari, aufschlagt, auch der erste Hadith davon ist dieser Hadith. Und er hat ihn sogar mehrmals erwähnt, diesen Hadith, an verschiedenen Stellen, ungefähr 5-6 Stellen in seinem Sahih-Werk. Warum? Weil dieser Hadith von zentraler Bedeutung ist in verschiedenen Kapiteln. Bei jedem Gottesdienst, bei jeder Ibadah spielt dieser Hadith eine Rolle. Dann ebenfalls gibt es ein Büchlein von Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, heißt Umdat al-Ahkam. Er hat auch Hadithe gesammelt. Und das erste Hadith davon ist ebenfalls der Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, achso genau, warum sagen die Leute, warum sagen die Gelehrten, dass dieser Hadith sozusagen ein Drittel der Religion ausmacht? Ja, das ist einfach darauf zurückzuführen, dass alle deine Taten oder alles was, oder dein Iman, der wird ja stärker durch gute Taten und schlechter durch Sünden. Und der Iman hängt eben von drei Faktoren ab oder aus drei Bestandteilen. Und der eine Bestandteil, der wichtigste, ist eben, was in deinem Herzen vorgeht. Der andere ist das, was man sagt und das andere ist, was man tut. Aber das Herz ist das Entscheidendste, weil deine Hände, sie machen im Endeffekt nur das, was dein Herz ihnen sagt, was sie tun sollen. Und auch du sprichst aus, was du denkst oder woran du glaubst. Ja, der Mensch lebt nach dem, was er glaubt. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith von Nu'man ibn Bashir radiallahu ta'ala anhu, sagte er, im Körper ist ein Stück Fleisch, wenn es in Ordnung ist, dann ist der gesamte Körper in Ordnung. Und wenn es schlecht ist, dann ist der gesamte Körper schlecht. Und sagt er, das ist das Herz. Und deswegen, oder was heißt deswegen? Auffallend ist, dass viele Menschen auf die Taten und die Worte mehr achten, als auf was das Herz besagt und wie das Herz funktioniert und arbeitet. Weil es ist einfach, liebe Geschwister, sich sozusagen äußerlich zu geben als religiösen Menschen. Ist einfach. Warum? Weil die Äußerlichkeiten, die kann man sehr schnell ändern oder ablegen. Aber was schwierig ist eben, ist das Herz zu verändern. Weil das braucht Anstrengung und lange Zeit. Und deswegen viele von uns, sie achten auf Dinge, die, wie ich nochmal zu betonen, das bedeutet nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern es gemeint ist nur, dass wir die Gewichtung richtig machen sollen. Das heißt, die Verteilung unserer Zeit, wie sehr wir unsere Energie investieren, um unser Herz zu verbessern oder um das zu verbessern, was wir sagen und was wir tun. Die meiste Zeit sollten wir investieren in das, was das Herz angeht, weil die anderen Dinge, die ergeben sich dadurch automatisch. Ein Mensch mit einem gesunden und sauberen Herz, ein Mensch mit Iman im Herzen, der kann nicht seine Gebetszeit verstreichen lassen, ohne Gebete zu haben. Ein Herz, das erfüllt ist mit Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala, er kann nicht im Gebet stehen, als würde er vor irgendjemand anderes stehen. Aber es passiert eben uns genau dieses Problem, dass wir stehen und vom Gebet rausgehen, als hätten wir gar nicht gebetet. Und manchmal vergessen wir sogar, was der Imam vielleicht gelesen hat im Gebet oder was der Khatib in der Freitagspredigt eigentlich überhaupt gesagt hat. Warum? Weil die Anwesenheit, hierher zu kommen, ist einfach. Du musst nur in dein Auto steigen und herkommen. Aber sich zu konzentrieren auf, was der Imam gesagt hat, und zu konzentrieren darauf und zu gucken, ob man vielleicht, wie man davon profitieren kann, von dem, was der Prediger gesagt hat. Denn die Predigten sind ja meistens so, liebe Geschwister, dass sie allgemein gehalten sind und nicht bestimmte Menschen ansprechen. Zum Beispiel die heutige Khutbah ging um die Gehorsamkeit. Die Gehorsamkeit ist eine Sache, jeder von uns kann sich darin verbessern. Es gibt keinen Menschen, der perfekt ist. Es gibt keinen Menschen, der in jeder Angelegenheit immer gehorcht. Und wenn er gehorcht, dann gehorcht er nicht immer auf die vollkommene Art und Weise. Insofern sollte sich jeder Mensch, wenn er zur Freitagspredigt kommt, angesprochen fühlen vom Imam. Nur so kann er sich verbessern. Wenn er denkt, der Khatib spricht über andere Leute, über die Gläubigen und über die Ungläubigen und weiß nicht was, aber er gehört überhaupt nicht in dieses Theaterspiel, dann natürlich, er fühlt sich nicht angesprochen und er kann auch nicht sich selbst messen an diesen Worten, die der Khatib gesagt hat. Deswegen ist es ganz wichtig, liebe Geschwister, dass man, wie gesagt, auf sein Herz achtet und schaut, ob das, was man hört vom Imam oder vom Wa'id, vom Prediger oder wer auch immer, wie das auf einen zutrifft und wie kann man selbst davon profitieren, ohne viel darüber zu sprechen. Auch sagte der Imam al-Shafi'i, dass dieser Hadith in 70 verschiedenen Kapiteln des Fiqh eine Rolle spielt. Weil dieser Hadith spielt auch in Dingen eine Rolle, die keine Gottesdienste sind, wie zum Beispiel die Scheidung. Die Scheidung. Wenn du zum Beispiel als verheirateter Mensch zu seiner Ehefrau sagst, geh zu deinen Eltern, ich will dich nicht mehr sehen, dann ist die Frage, gilt das als eine Scheidung oder gilt das nicht als eine Scheidung? Und dann wird der Gelehrte, wenn du diesen Fall vor ihm bringst, wird er dich fragen, nach deiner Absicht, die du gehabt hast. Er wird dir sagen, wenn du beabsichtigt hast, dass deine Frau durch diese Worte geschieden sind, dann ist sie geschieden. Und wenn du das nicht beabsichtigt hast, sondern du hast eher beabsichtigt, zum Beispiel sie ihr zu drohen oder ähnliches, dann ist sie eben nicht geschieden. Insofern, die Absicht spielt eine große Rolle und sie sorgt dafür, ob deine Frau in diesem Fall halal bleibt oder für dich haram wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diesen Hadith auf der Kanzel gesprochen, auf dem Mimbar. Diese Kanzel, die wurde, liebe Geschwister, nach dem 9. Jahr erst gebaut. Das, natürlich, wenn wir von Jahren sprechen, dann meinen wir die nach Hijra, das heißt nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar im 9. Jahr gab es kamen die ganzen Gesandtschaften zu ihm alaihi salatu wassalam aus den verschiedenen Teilen Arabiens, um über den Islam zu erfahren, um den Islam anzunehmen. Und danach erst wurde diese Kanzel von einem Schreiner gebaut. Und diese Kanzel damals bestand aus nichts anderes als Holz. Und sie hatte eine Stufe und dann darüber eine zweite Stufe und dann darüber eine dritte Stufe. Und diese dritte war auch gleichzeitig die Stelle, wo man drauf saß. Also du gehst eine Stufe hoch, eine zweite und auf der dritten kannst du dann da sitzen. Diese Kanzel gibt es aber nicht mehr. Also nirgends, weil sie ist verbrannt. Einmal hat die Moschee in Medina gebrannt und dann ist diese Kanzel auch mit verbrannt. Also die gibt es also nicht mehr. Die heutigen Kanzeln, wie du siehst, die sind also neu erbaute Kanzeln. Ist ja auch an dieser Kanzel jetzt nichts Heiliges oder Besonderes, sodass uns jetzt viel verloren wäre. Aber ist im Jahr 654 bei dem Brand eben verbrannt. Und dieser Hadith, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu binniyat. Dieser Hadith wird öfter übersetzt mit, die Taten sind gemäß den Absichten. Also das ist sicherlich keine korrekte Übersetzung. Ja? Weil die Taten sind nicht gemäß den Absichten. Sondern gemeint ist, die Gültigkeit der Taten hängt von der Absicht ab. Die Gültigkeit der Tat, auf Arabisch sagt man, eine Ibadah oder eine Tat ist sahih, wenn sie gültig ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du irgendeine Ibadah machst, dann musst du die Bedingungen dafür erfüllen. Beim Salat zum Beispiel, Bedingungen gehört, dass du Muslim bist, dass du dass du sauber bist, also tahir bist. Manche Gelehrte sagen, die Absicht ist auch eine Bedingung. Manche sagen, es ist ein Rukn. Dann, wenn du dann die Bestandteile der Ibadah machst und die Pflichten, dann sagt der Gelehrte zu dir, deine Ibadah ist sahih. Sahih. Sahih bedeutet was? Es bedeutet für uns, unter uns, es bedeutet, du brauchst diese Ibadah nicht nochmal machen. Mensch. Das bedeutet, du hast sie getan. Stopp. Jetzt hoffst du darauf, dass Allah sie von dir annimmt. Das bedeutet, die Ibadah ist sahih. Natürlich, Ibadah auf Arabisch ist weiblich, man sagt eigentlich sahiha, aber ist egal jetzt. Weil die Annahme der Tat, ob Allah die Tat angenommen hat, ist ein anderes. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Al-Quran Al-Karim, innama yataqabbaru Allahu min al-muttaqin. Das ist jetzt eine Frage, wie man diese Aya übersetzt. Das erste Wort in diesem Hadith, liebe Geschwister, damit ihr seht, dass die Übersetzung nicht immer sehr einfach ist. Das erste Wort hier in diesem Hadith bedeutet innama. Das Wort innama kann aber zwei verschiedene Bedeutungen haben. Entweder bedeutet es nur, ausschließlich. Oder es bedeutet insbesondere, ganz besonders. Also zum Beispiel in diesem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Wort innama, die Taten sind erst gültig mit einer Absicht. Jetzt passt es besser zu übersetzen mit nur. Das heißt, die Taten sind nur gültig, wenn man eine Absicht gehabt hat. Welche Absicht? Klar, gemeint ist, das für Allah zu tun. Dass man Allah zur Zufriedenheit erlangt dadurch. Aber guckt mal, es gibt eine Aya im Koran, wo Allah sagte, innama, wieder, ich lasse das Wort erstmal so stehen, anta mundir, du bist ein Warner. Wenn wir jetzt hier übersetzen würden, du bist nur ein Warner, ist es ein bisschen schwierig, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht nur ein Warner. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist ein Warner, aber auch ein Überbringer froher Botschaft. Er warnt nicht nur die Leute vor der Hölle, sondern er verspricht auch den Menschen, den Gläubigen das Paradies. Also er ist nicht nur ein Warner. Aber, wenn wir das so übersetzen würden, du bist insbesondere ein Warner, dann passt es, weil er warnt alle Menschen vor der Hölle. Sowohl die Gläubigen, als auch die ungläubigen Menschen. In diesem Hadith, liebe Geschwister, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, achso, ich wollte noch darauf hinaus, wegen der Ayah aus dem Koran, das ich nicht vergesse. Und zwar heißt es, innama, wieder, yataqabbalullahu min al-muttaqim. Das heißt, Allah nimmt von den Gottesfürchtigen an. Also er akzeptiert die Taten der Gottesfürchtigen. Und jetzt ist das Problem, wie übersetzen wir das Wort innama? Übersetzen wir es mit nur, dann ist es ein großes Problem für uns tatsächlich, weil das würde bedeuten, Allah nimmt nur die Taten an von gottesfürchtigen Menschen. Übersetzen wir diese Ayah mit insbesondere, Allah nimmt besonders die Taten von den gottesfürchtigen Menschen an, dann ist die Barmherzigkeit, umfasst sie uns inshallah auch. Aber es würde dann bedeuten, dass die Belohnung bei den gottesfürchtigen Menschen viel größer ausfällt. Und die Gewaltigkeit der Belohnung natürlich hängt ab von verschiedenen Dingen. Die Gewaltigkeit der Belohnung hängt besonders ab von der Absicht. Zwei Menschen beten nebeneinander ein Gebet, ein Gemeinschaftsgebet, Fajr-Gebet, zwei Raka'a. Aber der Unterschied, im Arabischen sagt man, Unterschied ist wie Himmel und Erde. Im Deutschen würde man eher sagen, wie Tag und Nacht. Das ist auch so eine Frage. Wenn jetzt im Arabischen so ein gewisses Unterschied, sagt man, wie zwischen Himmel und Erde, da ist nicht so klar, warum Himmel und Erde, ja. Aber wenn man das jetzt übersetzt ins Deutsche, dann kann sein, der Übersetzer sagt, so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann guckst du nach im Wörterbuch, findest du das Wort Sama, heißt doch nicht Nacht oder nicht Tag, sondern heißt Himmel. Du sagst, was ist das für ein Übersetzer? Nee, aber der gemeint ist, weil der Übersetzer manchmal guckt, gibt es eine ähnliche Redewendung in der deutschen Sprache und fügt das dann dementsprechend ein. Wie dem auch sei, die Taten hängen von der Absicht ab. Das heißt also, ohne Tat, ohne Absicht keine Tat. Gar nichts. Wenn du ins Gebet reingehst, also das Thema ist sehr, sehr lang. Ich will nur das anschneiden. Wenn du also, damit überhaupt Allah deine Tat annimmt, musst du eine Absicht haben. Und wenn du zum Beispiel in dein Gebet reingehst, ja, Dhuhr und Asr-Gebete, die beiden Gebete sind genau gleich vom äußerlichen Erscheinung her. Es gibt nur kleine Unterschiede zwischen Dhuhr und Asr, aber ansonsten ist es fast das Gleiche. Und es kann passieren, dass du in das Gebet hineingehst, mit der Absicht, ein Dhuhr-Gebet zu verrichten, obwohl es Asr ist. Das kann passieren. Und dann natürlich sagen die Gelehrten, es geht nicht. Dein Gebet musst du korrekt beginnen mit der richtigen Absicht von Anfang an. Kann nicht sein, dass du mitten im Gebet auf die Idee kommst zu sagen, nee, ich wollte eigentlich gar nicht Dhuhr beten, sondern Asr beten. Ja, das geht nicht. Sondern wenn du diese Absicht falsch gehabt hast, dann natürlich musst du dein Gebet nochmal neu beginnen. Es reicht nicht aus zu sagen, ich bete zu Ende und dann so ab der Hälfte gilt es oder sowas. Das gibt es nicht. Ja. Deswegen die Absicht, liebe Geschwister, sehr wichtig. Mit der Absicht kann man auch vieles erreichen und viel Belohnung bekommen. Warum? Weil, stellt euch mal vor, wir reden ja jetzt meistens hier über Gottesdienste. Aber wenn wir über weltliche Dinge sprechen, wie zum Beispiel Essen und Trinken, oder das Schlafen oder das Arbeiten oder was auch immer, wenn man diese Dinge auch irgendwie hinbiegen kann, dass man sie für Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann kann der gläubige Mensch 24 Stunden im Dienste Allahs sein. Und das ist die, deswegen man fragt sich manchmal, wie kann eine Person von, also wirklich 24 Stunden lang Allahs Zufriedenheit erlangen. Und dass so, dass sein Konto der Hasanat in ganzer Zeit weiterläuft. Wie geht das? Die Antwort ist, es geht. Es geht, weil eine Person, wenn sie betet, macht sie sowieso für Allah und die ganzen Gottesdienste. Genau wenn man fastet, von Sonnen, von Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Die ganze Phase ist man ja in einer Ibadah. Die Nacht, wenn du jetzt schlafen gehst, damit du zur Fajr-Zeit pünktlich aufstehst oder zum Sahur, die Mahlzeit vor dem Fastenbeginn, oder zum Nachtgebet oder was auch immer an guten Dingen, dann bist du während dem Schlafen, wirst du dafür belohnt. Während dem Schlafen wirst du für das Schlafen belohnt. Eine unglaubliche Sache. Bei den weltlichen Dingen gibt es natürlich keinen Schirk, weil den machst du ja, das ist ja keine Ibadah an sich. Ja? Aber wenn du auch noch isst und trinkst, nur damit du, also zum Beispiel, es gibt manche Gelehrte, die ihre Zeit nicht vergeuden wollen. Und das wird auch berichtet über sie in manchen Biografien, dass sie sogar das Essen, was sie gesucht haben, ausgesucht haben zum Essen, sie haben Essen gesucht, das nicht so lange zum Verdauen braucht. Jeder von uns weiß, wenn er Fleisch isst oder Fisch isst, das ist nicht das Gleiche. Wenn du Fleisch isst, das braucht viel, viel länger. Oder Bohnen, oder unsere ägyptischen Freunde, der Ful, was ihr ihn kennt, ja, der macht sehr lange. Aber Salat und Suppe und wie heißt es, Fisch, das sind Dinge, die sehr schnell verdaulich sind und man fühlt sich nicht so müde und man ist immer noch danach sehr sportlich und sehr aktiv. Ja? Und deswegen, wenn man sich auch noch das Essen aussucht, damit man nachher, weil man hat vor, man muss noch Koran wiederholen, man muss noch was auswendig lernen, muss noch beten, man will nachts beten und so, dann nutzt es ja nicht, wenn du vorm Schlafen deinen Magen vollhaust mit, ohne Werbung zu machen, für das Essen. Also wenn du deinen Magen voll machst mit Essen und dann gehst du schlafen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du tief schläfst und dann auch nicht mehr so leicht aufwachst durch deinen Wecker. Aber wenn du mit leerem Magen schlafen gehst, dann oder mit halb gefülltem Magen, dann kannst du sehr einfach aufstehen zu deinem Gebet. Das weiß, denke ich, jeder aus eigener Erfahrung. Also kann man bei weltlichen Dingen wie Essen und Trinken das auch so machen, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala dafür belohnt wird. Ja. Das heißt, also wir haben jetzt zwei Dinge kennengelernt. Einmal der Gottesdienst an sich, damit er von Allah überhaupt akzeptiert wird, muss eine Absicht da sein. Dann haben wir kennengelernt, dass man weltliche Dinge so mit einer Absicht machen kann, dass Allah einen dafür belohnt. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, wie ich auch schon hingewiesen habe, vorhin auch die dritte Sache, und zwar die Gottesdienste an sich, um sie zu unterscheiden. Wie unterscheidest du denn ein Dhuhr von einem Asr-Gebet, außer durch deine Absicht, die du hast? Weil das Bild ist ja genau das gleiche. Das heißt, auch Gottesdienste kann man voneinander unterscheiden durch eine entsprechende Absicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Wir haben kennengelernt in einem vorigen Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith Qudsi folgendes gesagt hat, sinngemäß, wer eine gute Tat beabsichtigt und sie dann doch nicht begeht, also er konnte sie irgendwie doch nicht begehen, er wollte 100 Euro spenden und dann kam der Dieb während dem Freitagsgebet und hat ihm die 100 Euro geklaut, dann geht er hin und sieht sie nicht mehr und kann diese 100 Euro nicht mehr spenden. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm die Spende vollkommen auf, als hätte er sie gespendet, zweifellos. Deswegen, jeder Mensch bekommt das, was er beabsichtigt hat. Und das gilt auch für viele andere Dinge, Beispiele, wie Geschwister. Dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ein Beispiel genannt mit der Auswanderung der Hijra. Allerdings, es wird gesagt, dass es einen Grund dafür gibt. Also man sagt, es gibt einen Mann, der sei damals mit den Sahaba ausgewandert von Mekka nach Medina. Allerdings hat er das gemacht, nicht damit Allah mit ihm zufrieden ist, sondern weil eine wilde Frau dort auf ihn gewartet hat und dann wollte er sie heiraten. An sich eine Sache, die halal ist. Man darf von einem Ort zum anderen gehen, um jemanden zu heiraten, gar kein Problem. Aber die Belohnung ist dadurch natürlich flöten gegangen, weil er bekommt diese Belohnung nicht, sondern er bekommt das, was er wollte. Und schaut einmal, wie der Prophet, achso, und Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagte, aber dass dieser Grund, also eher nicht der Grund des Hadithes ist. Also es gibt keinen starken Beweis dafür, dass das der Grund ist, warum der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Auswanderung erwähnt hat, sondern einfach die Auswanderung ist ein Beispiel, hätte auch jedes andere Beispiel erwähnen können. Guck mal, wie er das gesagt hat. Er sagte, wer für Allah und seinen Gesandten, oder wer zu Allah und seinem Gesandten ausgewandert ist, der ist zu Allah und seinen Gesandten ausgewandert. Wer allerdings aufgrund einer weltlichen Sache ausgewandert ist, oder wegen einer Frau, um sie zu heiraten, der ist eben deswegen ausgewandert. Punkt. Ja, der hat das nicht noch einmal erwähnt sogar, nicht einmal gesagt, ja, der ist dann wegen der weltlichen Sache und wegen der Frau ausgewandert. Nein, der ist eben wegen seiner Sache ausgewandert. Das heißt, warum? Weil das absolut wertlos ist im Vergleich zu dem, was die anderen Muhajirun, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, bekommen haben an Belohnung. Ebenso, liebe Geschwister, das Wort Hijra bedeutet Auswanderung. Aber wir müssen immer unterscheiden zwischen der religiösen Bedeutung und zwischen der sprachlichen Bedeutung. Die sprachliche Bedeutung bedeutet etwas verlassen. Und kann man auch sehr einfach nachvollziehen, weil derjenige, der für Allah auswandert, verlässt seine Heimat, seine Familie, sein Haus, seinen Ort, wo er aufgewachsen ist, alles für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er auf Allah vertraut, dass er etwas Besseres später bekommen wird. Die religiöse Bedeutung hat mindestens zwei verschiedene. Die eine, bekannte, ist diejenige, was die Gelehrten sagen, und zwar Hijra bedeutet, dass man einen Ort, an dem Kuffar sind, überwiegend sind, wo der Islam also nicht umgesetzt wird, verlässt für einen Ort, um dorthin zu gehen, wo der Islam umgesetzt wird. Oder wo die Muslime sind. Überwiegend die Muslime. Und dass man eben nicht unter Nicht-Muslimen lebt, sondern dass man vorwiegend unter Muslimen lebt. Weil logischerweise jeder weiß, dass wenn er mit seinen gläubigen Geschwistern zusammen ist, der stärker im Iman und sie machen einen keinen Blödsinn. Und wenn man mit Nicht-Muslimen ist oder mit Frevlern ist, Frevler sind Menschen, die Sünden begehen, dann ist man meistens mit dem Iman viel schwächer. Deswegen bedeutet Hijra Hijra, weil man eben etwas verlässt. Die zweite religiöse Bedeutung ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem anderen Hadith gesagt hat. Er sagte, Al-Muhajiru man hajara ma harram Allah. Das heißt, derjenige, der wirklich Hijra gemacht hat, ist jemand, der dem, was Allah verboten hat, aus dem Weg geht. Ein Muhajir ist jemand, der Hijra macht. Ja? Muhajir ist jemand, der Hijra macht. Der Prophet s.a.w. sagte, Al-Muhajir, der Muhajir, der wirkliche Muhajir, ist derjenige, der dem, was Allah verboten hat, aus dem Weg geht. Und in diesem Kontext, nach dieser Bedeutung, ist die Hijra eine Sache, die niemals aufhört. Weil der verbotenen Dinge aus dem Weg gehen, ist eine Pflicht jedes einzelnen gläubigen Menschen. Was kann es bedeuten, aufgrund einer weltlichen Sache auszuwandern? Kann sein, aufgrund von Geld. Ja, manche Leute, zum Beispiel, sie verlassen ihre Heimat, um in ein anderes Land zu gehen, um dort zu arbeiten. Und der bekommt eben das, was er will. Oder auch nicht. Das ist das Problem an der Sache. Weil wenn du irgendwo hingehst, aufgrund einer weltlichen Sache, dann, das diesseits, kann dir den Rücken kehren. Ja. Aber, wer ausgewandert ist, um seine Religion umzusetzen, wie manche Geschwister, die in ihrer Heimat vielleicht unterdrückt sind aufgrund ihrer Religion und deswegen woanders hingehen, um ihre Religion auszuleben, diese Person wird dafür belohnt, auf jeden Fall, weil Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen nicht bricht. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, dieser Hadith, ich habe euch gesagt, dass der in mehreren Büchern als erster Hadith erwähnt wird. Warum? Wegen der Absicht. Das war ja völlig klar. Aber auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel findet ihr manchmal Bücher, wo ein Gelehrter Hadithe gesammelt hat. Wie zum Beispiel das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, Umdatul Ahkam von Abdul Ghani al-Maqdisi. Natürlich will er uns sagen, dass die Absicht der wichtigsten Rollen spielt bei allen Ibadat, aber er will uns auch damit sagen, dass also will gleichzeitig damit sagen, weil er ist ein Faqih, er ist ein Fiqh-Gelehrter, er will damit sagen, dass, hör zu, Wudu und dein Russel, all das gilt nur mit einer richtigen Absicht. Weil das ist nämlich eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, die vier Rechtsschulen, Hanbaliyya, Shafi'iyya, Malikiyya und Zahiriyya, diese vier alle sagen, wenn du keine Absicht hattest bei deinem Wudu und bei deinem Russel, dann ist dein Gottesdienst ungültig. Dann gilt das nicht. Ja. Und die andere, fünfte Rechtsschule, die Hanafiya, die sagt, dass man bei Russel und Wudu, wenn man das macht, ohne eine Absicht, dann ist es trotzdem gültig. Ja. Das heißt also, es gibt auch andere Gründe, warum dieser Hadith manchmal als erster Hadith erwähnt wird. Der Autor will damit eine Botschaft senden. Ja, oder damit eine Botschaft sind. Das ist, liebe Geschwister, mehr oder weniger das, was ich euch sagen wollte. Ich gucke mal, dass ich nicht etwas Entscheidendes vergessen habe. Vielleicht noch eine Vorzüglichkeit in Bezug auf die Hijra, dass man, wenn man so etwas für Allah subhanahu wa ta'ala macht, das ist ein Grund dafür, dass einem alle Sünden vergeben werden, die man gemacht hat, genauso wie wenn man den Islam annimmt. Also Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das deutlich gesagt. Der Islam löscht alles aus oder zerstört alles, wie ein Gebäude, das wird zerstört. Genauso zerstört der Islam alle Sünden, die man vorher gemacht hat. Und auch die Hijra, die Auswanderung für Allah subhanahu wa ta'ala, tilgt alle Sünden, die man vorher gemacht hat. Eine wichtige Sache noch, die Absicht, oder mindestens noch eine wichtige, die Absicht, die ist eine Sache des Herzens. Das heißt, die Absicht ist eine Sache, die spricht man nicht aus. Ja, wenn du ein Gebet machst, manche Leute vor einem Salah, vor einem Gebet, sprechen ihre Absicht aus und sagen, ich beabsichtige jetzt, ein Gebet zu verrichten. Wuhur-Gebet, Asr-Gebet oder was auch immer. Oder manche sagen sogar die Anzahl der Rakaat oder hinter einem bestimmten Imam und so etwas. Die Absicht, die ist eine Sache des Herzens, die spricht man nicht aus. Das ist eins. Zweitens, selbst wenn du sie aussprechen würdest, würde es dir nichts bringen, weil es kann passieren, dass man etwas sagt und es gar nicht meint. Und das passiert vielen Leuten. Also ist euch etwa, wir sind keine Engel, ist euch etwa noch nie passiert, dass ihr gebetet habt, die Fatiha gelesen habt und mit dem Kopf woanders wart? Passiert. Ja? Und das bedeutet ja gerade, wenn du etwas sagst, kann sein, du meinst es gar nicht. Obwohl du sagst, ihdina as-sirata al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Aber du hast es gar nicht mit einem anwesenden Herz gesagt, sondern du hast es maximal gesagt, damit dein Gebet gültig ist. Deswegen hast du diesen Gebetstext aufgesagt. Das ist, was ich, liebe Geschwister, sagen wollte. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns erhöht, unseren Iman stärkt, unseren Islam stärkt und dass er uns immer hier schön versammelt und dass er auch immer schön Geduld mit euch bringt, auch wenn es schön warm ist, alhamdulillah. Dadurch wird die Belohnung, inshallah, größer. Machen wir eine kurze Pause. Inshallah, dann machen wir das hier weiter.